eine Vorschau. In diesem Buch geht es genau darum, auf simpelste Art und Weise zu erklären, was Blockchain ist, welche Vorteile diese Technologie hat, welche Anwendungsmöglichkeiten sich daraus ergeben und ob diese künftig tatsächlich einen ähnlichen Einfluss auf unsere Welt haben werden wie Computer, Internet oder Social Media. Allerdings sollst du durch dieses Hörbuch diese Dinge nicht nur verstehen lernen, sondern viel mehr Chancen für dich erkennen und aktiv nutzen. Denk nämlich daran, Wissen ist nur dann etwas wert, wenn du es auch anwendest. Genau deshalb gibt es ein ausführliches Kapitel am Ende dazu, wie du gute Ideen im Blockchain-Bereich findest, was du benötigst, um ein eigenes Unternehmen zu gründen oder ein bestehendes anzupassen und welche Schritte wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung schlussendlich sind. Ich werde nicht als Insider irgendwelche bestehenden Ideen oder Firmen hochjubeln, aber ich will auch nicht nur oberflächlich auf die Dinge blicken. Vielmehr werde ich mich auf meine eigenen Erfahrungen beziehen. Einerseits werde ich schildern, was mir geholfen hat, als Arzt heute in einem ganz anderen Bereich erfolgreich zu werden. Und andererseits werde ich davon berichten, welche vielfältigen Dinge ich im Blockchain-Bereich bereits gesehen habe und was zu funktionieren scheint bzw. nicht. Ich werde kritisch hinter all jene Kulissen schauen, die für Außenstehende oft nicht zugänglich sind. Und ich werde so objektiv wie möglich darstellen, was Potenzial hat und was nicht. Leider gehen so nur die wenigsten vor. Doch umso wichtiger ist es mir persönlich, hier die Messlatte so hoch wie möglich anzusetzen.